Deutschlandfunk. Lange Nacht. Heute Einsamer Cowboy. Die lange Nacht über Hank Williams. Eine Sendung von Michael Groth. Morning, folks. This is Hank Williams. Sure glad we could get together this morning. Sure hope you sit down to a delicious breakfast of Aunt Jemima's pancakes. Der Radiosender WSM bringt Hank Williams nicht nur an die Opry. Er verpflichtet ihn auch für seine Morgenprogramme, die Morning Shows. 15 Minuten, meist vorab aufgenommen, wenn Hank und die Band in Nashville sind. Gesponsert wird die Show von den Alabama Flour Mills, einem Lebensmittelkonzern, der Frühstücksspezialitäten anbietet. We're gonna start things off this morning, friends, with a brand new song. Just been released on MGM Records. One of my favorites. I wrote this one a couple months ago. Fellas, let's do a little bit of Cold, Cold Heart. I try so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Another love before my time made your heart sad and blue. And so my heart is paying now for things I didn't do. In anger, unkind words are said that make the teardrops start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? You'll never know how much it hurts to see you sit and cry. You know you need and want my love, yet you're afraid to try. Why do you run and hide from life to try it just ain't smart? Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? There was a time when I believed that you belonged to me. But now I know your heart is shackled to a memory. The more I learn to care for you, the more we drift apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? That's a good one. Yes, sir. Cold, Cold Heart, einer der größten Hits des Jahres 1951, später gecovert unter anderem von Louis Armstrong und Perry Como. Nach der Scheidung von Audrey zieht Hank für eine Weile zu seinem alten Kumpel Ray Price. Doch selbst Price wird das bald zu anstrengend. Hank started drinking as a teenager and it got to him. Hank was an alcoholic. Hank trank schon als Jugendlicher. Er war Alkoholiker. Es kam sozusagen in Schüben. Er konnte lange nüchtern sein. Wenn er dann den ersten Drink hatte, konnte er nicht aufhören, manchmal eine Woche lang. Wenn er gebucht war und es dann nicht zum Auftritt schaffte, dann passierte es, dass die Veranstalter ihn dennoch auf die Bühne zahlten. Dem Publikum mussten sie den Eintritt dann nicht erstatten. Und Hank erhielt auch kein Geld. Wenn er betrunken war, zog sich Hank in sein Hotelzimmer zurück. Er versteckte sich. Als er sich von Audrey trennte, konnten wir es nicht mehr ertragen. Don Helms, der Steelgitarrist, und ich brachten ihn in eine Klinik. Dort sollte er nüchtern werden. Er machte einen Heidenaufstand und warf uns vor, wir wollten ihn hinter Schloss und Riegel bringen. Hanks Verhalten bleibt auch bei den Managern der Grand Ole Opry nicht ohne Folgen. Michael McCall von der Country Music Hall of Fame. At some point the Opry, which you know often gets blamed for firing him, did go to him and was in Jim Denny, who was running. Man hält der Opry bis heute vor, dass sie ihn rausgeworfen hat. Die Manager dort haben ihn geradezu angefleht. Bitte, Hank, bring uns nicht in eine Lage, in der wir dich feuern müssen. Schließlich war es dann soweit. Hank war dabei, sich selbst zu zerstören. Audrey war ausgezogen. Hank ertränkte seine Schuldgefühle mit Whisky. Aber wenn wir uns seine Fernsehauftritte aus dieser Zeit ansehen, dann scheint alles in Ordnung. Trotz zunehmender Aufenthalte in Kliniken und Entziehungsversuchen war er immer noch in der Lage, sich zu konzentrieren. Anfang August 1952 kommt die Kündigung der Opry. Hank Williams ist kaum noch in der Lage, nüchtern aufzutreten. Die Radioauftritte bei WSM hat Hank schon Ende 1951 von sich aus beendet. Nach einem Reitunfall machen die zunehmenden Rückenschmerzen eine Operation notwendig. Erst im Februar 1952 kommt er langsam wieder auf die Beine. Chet Atkins, später einer der führenden Protagonisten der Country Music, steht zu der Zeit mit Hank im Studio. Well, after Hank's departure from the Opry, Nachdem die Opry ihn entlassen hatte, wurde es noch schlimmer. Er verlor Gewicht, man sah ihm sein Leiden an. Er nahm weiter seine Platten mit uns auf, aber es wurde immer schwieriger. Nur noch Haut und Knochen. Wir nahmen diesen Take auf, I'll Never Get Out of This World Alive. Er hatte sich total verausgabt und sank, als die Aufnahme im Kasten war, auf seinem Stuhl zusammen. Ich dachte mir dann, er bleibt nicht mehr lange in dieser Welt. Leider hatte ich recht. And he'd sing a take and then he'd fall down in the chair and rest. And I thought, boy, you're just not kidding. You're not long for this world. And sure enough, he wasn't. Now you're looking at a man that's getting kind of mad. I had a lot to look, but it's all been bad. No matter how struggle and strive, I'll never get out of this world alive. My fishing pole's broke, the creek is full of sand. My woman run away with another man. No matter how I struggle and strive, I'll never get out of this world alive. My distant uncle passed away and left me quite a batch. And I was living high until the fatal day. A lawyer proved I wasn't born, I was only hatched. Everything's against me and it's got me down. If I jumped in the river, I would probably drown. No matter how I struggle and strive, I'll never get out of this world alive. I'm wearing all the time. It's full of nails. And brother, if I stepped on a worn-out dime, I bet a nickel I could tell you if it was heads or tails. I'm not gonna worry wrinkles in my brow, 'cause nothing's ever gonna be all right no how. No matter how I struggle and strive, I'll ever get out of this world alive. Seit 1950 hat Hank Williams einen unsichtbaren Bruder. Als Luke the Drifter nimmt er Balladen, Hymnen und Sprechtexte auf, oft dunklen spirituellen Inhalts. Seine Geschäftspartner sind zunächst nicht begeistert. I think his record company came to him and said, you know, we're afraid of putting people off because your songs are so popular and they go straight on the jukebox. Die Plattengesellschaft fürchtete, Hank stoße seine Fans vor den Kopf. Die Leute wollten in der Jukebox populäre Songs hören, sagt der Historiker Michael McCall. If you turn around and put, you know, one of the Luke the Drifter songs on a jukebox, it's going to, you know, clear the bar. So it wasn't going to, you know, wasn't the sort of song. Und daneben steht dann eines dieser traurigen Lieder, ebenfalls unter Hanks Namen. So verliert man Hörer, sagten die Manager. Sie waren nicht begeistert. Und sie forderten Hank auf, die Sachen unter anderem Namen zu veröffentlichen. Aber es sprach sich schnell herum. Luke the Drifter war Hank Williams. Die Stimme war unverwechselbar. Und der Stil blieb der gleiche, auch wenn der Inhalt sich veränderte. Nun, die Plattenbosse irrten sich. Luke the Drifter wurde sehr populär, auch wenn er nicht in der Jukebox in der Kneipe auftauchte. Das waren eher Lieder, die man zu Hause hörte, allein wie im Freundeskreis. Produzent Rose und die Plattenfirma erkennen, dass sie so mit Hank gleich zweimal abkassieren können. Luke the Drifter bleibt der Welt erhalten. Immer wieder bringt Hank Williams das Pseudonym bei neuen Aufnahmen zu Gehör. Should you go first and I remain to walk the road alone? I'll live in memory's garden, dear, with happy days we've known. In spring I'll wait for roses red when fades the lilac's blue. And in early fall when brown leaves call, I'll catch a glimpse of you. Should you go first and I remain for battles to be fought, each thing you've touched along the way will be a hallowed spot. I'll hear your voice, I'll see your smile, though blindly I may grope. The memory of your helping hand will buoy me on with hope. Beyond the sunset, oh blissful morning, when with our Savior heaven is begun. Earth's toiling ended, all glory dawning. Beyond the sunset, when day is done. Should you go first and I remain to finish with a scroll, no less than shatters shall ever creep in to make this life seem droll. We've known so much of happiness, we've had our cup of joy, and memory is one gift of God that death cannot destroy. I want to know each step you take that I may walk the same, for someday down that lonely road you'll hear me call your name. Should you go first and I remain, one thing I'll have you do. Walk slowly down that long, long path, for soon I'll follow you. In that fair homeland, we'll know no parting. Beyond beyond the sunset forevermore. Trotz ständiger Schmerzen, trotz der Alkoholexzesse, behält Hank Williams seine freundliche Seite. He was known for practical jokes with his buddies and with his bandmates, and he was, you know, he laughed a lot. I mean, there's Hank war für seine Späße bekannt. Er lachte gern. Er alberte mit der Band herum. Also einerseits gar nicht der, den man sich unter einer tragischen Figur vorstellt. Er war eine tragische Figur, aber er hatte auch eine Menge Spaß. Er nahm die Leute gern auf den Arm. Seinen Freunden gegenüber war er stets loyal. Er war auch generös. Es kam vor, dass Hank den Wagen anhielt, wenn er auf der Straße arme Leute sah und denen dann $100 gab. Er kam ja aus armen Verhältnissen. Aus seinen Liedern kannst du heraushören, dass er den Reichen nicht unbedingt traute. Das hatte religiöse Züge. Unverdient erworbener Reichtum versperrt die Tür ins Himmelreich. Da waren Schuldgefühle. Hank war ein reicher Mann. Schuldgefühle, die er durch Spenden zu beruhigen versuchte. Von Nashville hat Hank Williams genug. Audrey lebt im Haus an der Franklin Road. Das Anwesen im angrenzenden Williamson County, letzter großer Erwerb des Ehepaares, wird im September 1952 verkauft. $28.500 erhält Hank, weniger als die Hälfte von dem, was er kurz zuvor gezahlt hat. Auch der Corral wird geschlossen. Der Sänger verlässt die Stadt mit fliegenden Fahnen. Obwohl er Audrey noch immer liebt, sucht Hank Williams Trost bei anderen. Die Affäre mit der Sekretärin Bobby Jett ist kurz, aber sie hinterlässt eine Tochter. Jett Williams kommt am 6. Januar 1953 zur Welt, 5 Tage nach dem Tod ihres Vaters. In einem Brief vom Oktober 1952 bekennt sich Hank zur Vaterschaft. Heiraten will er Bobby Jett nicht. Er hat schon wieder eine neue. Billie Jean Jones ist 18, als sie den 10 Jahre älteren Sänger trifft. Aus der Bekanntschaft wird Leidenschaft. Leidenschaft, die Hank Williams im Oktober 1952 mit einer Ehe besiegeln will. Nach der standesamtlichen Trauung in Minden, Louisiana, wollen Hank und Billie Jean die Aufmerksamkeit versilbern, die der Star noch immer genießt. Wenig später findet in New Orleans eine öffentliche Hochzeit statt, nicht in der Kirche, sondern im städtischen Auditorium, das mehr Besucher fasst, zahlende Besucher. Wegen des großen Erfolges wird die inszenierte Zeremonie am gleichen Tag wiederholt. Eine Nachmittags- und eine Abendvorstellung sozusagen. I got the invitation that you sent me. You wanted me to see you change your name. I couldn't stand to see you wed another. But dear, I hope you're happy just the same. I'd planned a little cottage in the valley. I even bought that little band of gold. I thought someday I'd place it on your finger. But now the future looks so dark and cold. Wedding bells are ringing in the chapel. They should be ringing now for you and me. Down the aisle with someone else you're walking. Those wedding bells will never ring for me. Darling, let's turn back the years. stopped and I didn't go away. We had our love to make us happy. Love wasn't meant to bring us tears. Love like ours should never die. So darling, let's turn back the years. I fancy that I see a bunch of roses, a blossom from an orange tree in your hair, while the organ plays I love you truly. Just let me pretend that I am there. Wedding bells are ringing in the chapel. That should be ringing now for you and me. Down the aisle with someone else you're walking. Those wedding bells will never ring for me. Those wedding bells will never ring for me. Wedding Bells und Let's Turn Back the Years, gesungen von Lucinda Williams und John Prine. Kurz vor seiner Flucht aus Nashville nimmt Hank Williams noch einige Platten auf, darunter Collider, seine letzte Zusammenarbeit mit Fred Rose. Die Idee für den Song hat Hank im Sommer bei einem Besuch in Alabama. Er trifft einen alten Bekannten, Bob McKinnon, der als Disc-Jockey in Alexander City arbeitet. Gemeinsam mit McKinnon und Freundin Bobby Jett will Hank ein paar Tage am Coalija Beach am Lake Martin entspannen, rund 50 Kilometer nördlich von Montgomery. Aus der Entspannung wird nichts. Nach einem Gelage verbringt Hank Williams eine Nacht im Gefängnis. McKinnon löst ihn aus. Wenig später sind die beiden unterwegs zu einer illegalen Schnapsbrennerei. Hank, all the way up there, he had been telling me, he said, Bob. Die ganze Zeit sagte Hank damals, Bob, dieses Lied steckt in mir. Ich fühle es. Die Umstände waren einmalig. Die Ruhe, die Hütte am See und die indianischen Geschichten, die sich um diese Gegend rankten. Ich krieg's einfach nicht zusammen, meinte Hank. Ich weiß auch nicht, warum. Wir erreichten die Schwarzbrennerei und wir packten den Kofferraum voll. Auf der Rückfahrt mussten wir so einen Hügel hinunter. Da war dieses Schlagloch, Mann, das größte Schlagloch, in das ich je hineingeriet. Hank fiel nach vorn, er stieß mit dem Kopf auf die Ablage und plötzlich hämmerte er diesen Rhythmus. Collider, Collider, and he started beating it out on the dashboard of the car. Hank was inspired by the legend of Collider to write the song. Angeregt wurde Hank durch die Legende von Collider, sagt Beth Perry, Chefin des Hank Williams Museums in Montgomery. It was an Indian man there. Von diesem Indianer Collider. Der liebte ein Indianermädchen. Er fragte sie, ob sie ihn heiraten wolle. Es war die alte Geschichte. Ihr Vater hatte bereits jemand anderen ausgesucht. Das Mädchen tat, wie ihr geheißen, und Collider stand im See und wartete auf ihre Rückkehr. Er wartete, bis seine Füße Wurzeln schlugen. So entstand die Legende vom hölzernen Indianer. Collider war der wooden Indian standing by the door. He fell in love with an Indian maid over in the antique store. Collider just stood there and never let it show, so she could never answer yes or no. He always wore his Sunday feathers and held a Tommy Hall. The maiden wore her beads and braids and hoped someday he'd talk. Collider too stubborn to ever show a sign, because his heart was made of knotty pine. Poor old Kalijah, he never got a kiss. Poor old Kalijah, he don't know what he missed. Is it any wonder that his face is red? Kalijah, that poor old wooden head. Indian never went nowhere. His heart was set on the Indian maid with the coal black hair. Kalijah just stood there and never let it show, so she could never answer yes or no. And then one day a wealthy customer bought the Indian maid and took her oh so far away, but old Kalijah stayed. Kalijah just stands there as lonely as can be and wishes he was still an old pine tree. Oh, Kalijah, he never got a kiss. Oh, Kalijah, he don't know what he missed. Is there any wonder that his face is red? Kalijah, that poor old wooden head. Im Oktober 1952 tritt Hank Williams in Oklahoma City auf. Die Rückenschmerzen sind unerträglich. Ein gewisser Toby Marshall verspricht Linderung. Hank vertraut dem Mann, der ihm Beruhigungs- und Schmerzmittel besorgt. Er macht ihn zum persönlichen Betreuer. Michael McCall. Dass er diesen Arzt einstellte, war eine Tragödie. Der behauptete, er könne Hank vom Alkoholismus befreien. Ich glaube eher, der Mann beschleunigte das Ende. Toby Marshall war kein richtiger Arzt. Hanks Mutter Lily fiel auf den Mann herein. Sie überzeugte ihren Sohn, sich von Marshall begleiten zu lassen. Er gab Hank Antidepressiva, er gab ihm Morphium gegen die Rückenschmerzen. Und er konnte nicht verhindern, dass Hank nach wie vor Linderung im Alkoholgenuss suchte. All das zusammen warf Hank um. Und dieser falsche Arzt hatte keine Ahnung, was los war. Noch immer ist Hank mit den alten Opry-Kollegen unterwegs. Aber das Reisen wird immer beschwerlicher. Die Komödiantin Minnie Pearl, damals selbst ein Star, erinnert sich. He was flying fast into destruction. Er war dabei, sich selbst zu zerstören. Er war zu dünn und er machte einen hilflosen Eindruck. Fast wie jemand, der am Krebs stirbt. Eine Pause hätte ihm gut getan. Aber es kamen immer wieder Anfragen, die Musikagenten ließen keine Ruhe. An jenem Abend zwischen zwei Shows baten mich die Veranstalter, Hank nicht aus den Augen zu lassen. Wir waren zu viert im Auto und fuhren ziellos durch die Gegend. Hank saß auf dem Beifahrersitz, ich saß hinter ihm. Ich muss aufhören, murmelte Hank. Aber genau das sollten wir ja verhindern. Lass uns ein Lied singen, schlug ich vor. Wir mussten ja irgendwie die Zeit verkürzen. Also fing ich an mit einem seiner Lieder, I Saw the Light. Er sang eine Weile mit. Und dann schwieg er und sagte nur noch, hört auf damit. Es gibt kein Licht. Zu Hause in Montgomery besucht Hank seinen alten Kumpel Mac Jarrett. Wir blieben immer Freunde. Zwei Wochen bevor er seine letzte Reise machte, rief er mich an. Lass uns zusammen spielen, sagte er. Und ich fragte ihn, wer ist noch dabei? Keine gottverdammte Seele, antwortete Hank, außer mir und meiner Gitarre. But me and my guitar. Like a bird that's lost its mate and fly, I'm alone and oh so blue tonight. like a piece of driftwood on the sea. May you never be alone like me, for I believe the lies you told to me. When you whispered, dear, I worship thee, now here am I alone and blue, all because I love no one but you. I left my home when you promised you'd be mine alone. Now you're gone, our love could never be. May you never be alone like me. In the Bible, God's own words do say, for every wrong someday you'll pay. I pray the Lord to set me free. May you never. "1953 soll alles besser werden. Das nimmt Hank sich vor. Für den Neujahrstag ist ein Auftritt in Canton, Ohio, gebucht. Die Drifting Cowboys reisen allein an. Don Helms gehört zu den Ersten, denen die Nachricht überbracht wird. Wir kamen früh an. Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Im Hotel legten wir uns erstmal hin. Gegen Mittag ging ich rüber ins Auditorium. Der Veranstalter stand vor der Tür. Hank wird nicht kommen, sagte er. Er wird nie mehr kommen. Dann erzählte er, was passiert war, wie man ihn gefunden hatte. Die Leute, die ins Konzert wollten, hatten natürlich keine Ahnung. Als es dann soweit war, trat der Veranstalter vor den Vorhang. Er teilte den Besuchern mit, dass Hank auf dem Weg zur Show verstorben ist. Es war totenstill. Einige weinten. Hinter dem Vorhang war die Band. Ohne dass jemand etwas sagte, griffen wir zu den Instrumenten. I wandered so aimless, life filled with sin. I wouldn't let my dear Savior in. Then Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow. Like the blind man, I wandered alone. Worries and fears I claimed for my own. Then like the blind man that God gave back his sight, praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow. Der Tod des Sängers steigert den Ruhm. Die Plattenverkäufe brechen in den 50er Jahren Rekorde. Lily, Audrey und Billie Jean streiten sich um das Erbe. Lily stirbt 1955, Audrey stirbt 1975 mit 52 Jahren. Währenddessen macht Hank Jr. Karriere. His mother pushed him out there to, and encouraged him to go out, and then by 14 he was appearing on the Ed Sullivan National TV, the Ed Sullivan Show. Vorbereitet hat das seine Mutter. Sie ermunterte ihn, sie förderte ihn. Mit 14 trat Hank Jr. in der Ed Sullivan Show auf. Bald darauf trat er im ganzen Land auf. Zunächst sang er die Songs seines Vaters. Als er dann älter war, schrieb er eigene Lieder. Das war nicht einfach. Die Fans haben ihn ja immer an Hank Sr. gemessen. Aber es gelang Hank Jr., die alten Songs mit modernen Arrangements zu verbinden. Southern Rock wurde sein Erfolgsrezept. Inzwischen gilt er als gefragter Produzent. In seinen Liedern geht es oft um die dunklen Seiten, um Alkohol, um Schlägereien. Das hat viel mit seinem Vater zu tun. Er vermisst den Vater, den er nie recht kennenlernte. Ein Vater, der Alkoholiker war und zugleich ein hochbegabter Künstler. Das alles kommt bei Hank Jr. und seiner Musik zusammen. In his mind, you know, in a sort of dark way, and that does come out in his music as well. 1988 stößt Hank Jr. auf einen unveröffentlichten Song seines Vaters. Er mixt die eigene Stimme dazu. Das Familienduett "There's a Tear in My Beer" wird zum großen Erfolg. There's a tear in my beer, 'cause I'm crying for you, dear. You are on my lonely mind. Into these last few beers, I have shed a million tears. You are on my lonely mind. I'm gonna keep drinking. Holly Williams, die Tochter von Hank Jr., bevorzugt ruhigere Lieder. Sie hat sich in Nashville als Singer-Songwriter einen Namen gemacht. Dabei bleibt der Großvater das Vorbild. Er gehört zu den besten Songschreibern. Wunderbare Melodien, voller Emotionen, ohne viele Akkorde, schlichte, pure Meisterwerke. Hollys Halbbruder Hank III erinnert schon physisch an den Großvater. Hinzu kommen Alkohol und Drogen, ganz im Stil des Alten. Auch Hank Three ist Musiker. Seine Auftritte wechseln zwischen traditioneller Country-Music und Punk. I'm a Long Gone Daddy, geschrieben von Großvater Hank. Ohne den hätte die Country Music nicht jenen Erfolg, den sie in den vergangenen 50 Jahren verzeichnet. Hank prägte den Rhythmus und er prägte den Stil. Vor allem prägte er, wie Michael McCall sagt, die Emotionen. One of the main aspects of what Hank brought was this idea of writing songs that came from a personal. Es war die persönliche Note, die alles veränderte. Seine Songs basierten auf seinen Erfahrungen, auf seinem Leben. Es war sehr persönlich. Natürlich gab es vor Hank andere Künstler, die Ähnliches versuchten. Aber es fehlten in der Regel die großen Emotionen. Diese Emotionen bewegten die Menschen. Was man in der Öffentlichkeit sonst eher verbarg, Hank Williams brachte es auf die Bühne. Und dennoch war alles höchst unterhaltsam. Er war ein Sänger für Frauen wie für Männer. Alle wollten seine Lieder hören. really moved people, you know. It drew, you know, I think both men and women to listen to his songs. We wouldn't have seen the full Hank, and I think that's probably a lot of the appeal of him, is he really die Emotionen gehörten dazu, sagt der Musiker Aubrey Preston. Really well. Auch für ihn ist Hank Williams das große Vorbild. He had the authentic life that, and he learned to write from his heart of his life experience. Er lebte genau das Leben, das seine Songs beschreiben. Seine Songs wurden von seinen Gefühlen diktiert. Ein armer Junge, schon früh Alkoholiker, er wollte immer der Erste sein. Viele Rockstars sind heute so. Hank Williams war wohl unser erster Rockstar. Der soziale Hintergrund, die kaputte Familie, dann der schnelle Erfolg, das alles gab es vorher nicht. Der Erfolg wuchs ihm dann über den Kopf, glaube ich. Es gab niemanden, auf den er hörte, niemanden, der sein rasantes Leben auf stabile Wege lenkte. Es gab viele Ratschläge, aber nur wenige meinten es gut mit Hank. Dazu kam die Krankheit, die ständigen Rückenschmerzen und natürlich Auftritte im ganzen Land ohne Verschnaufpausen. Das alles zusammen hätte wohl so ziemlich jeden aus der Bahn geworfen. Ging zur rechten Zeit. Der Satz des Biografen Colin Ascott ist nicht falsch. Hank Williams erkannte die Zeichen der Zeit. In gerade mal 3 Jahren schuf er einen Kanon, von dem große Teile der Country Music bis heute leben. Der Schmerzensmann wurde zum Vorbild für Generationen, die ihren Gefühlen sowie der Nähe zu den sogenannten kleinen Leuten musikalischen Ausdruck verleihen. Ein einsamer Cowboy, der uns viel gegeben hat. Thanks, Hank. Friends, that's about all. We're gonna have to continue on, make room for somebody else. Have a nice weekend. Be good to yourself. The good Lord's willing and the creeks don't rise. We'll see you again Monday morning about 7:15. Until then, take care of yourself. Yeah, my bucket's got a hole in it. Yeah, my bucket's got a hole in it. Lord, my bucket's got a hole in it. I can't buy no beer. Well, I went up on the mountain. I looked down in the sea. I seen the crabs and the fishes doing the wee-wee. Lord, my bucket's got a hole in it. Yeah, my bucket's got a hole in it. Yeah, my bucket's got a hole in it. I can't buy no gear. Well, I'm standing on the corner with a bucket in my hand. I'm a-waiting for a woman that ain't got no man. Cause my bucket's got a hole in it. Yeah, my bucket's got a hole in it. Yeah, my bucket's got a hole in it. I can't buy no beer. Well, me and my baby, we bought a Ford. And now we ship the gas from the running board. Lord, my bucket's got a hole in it. Yeah, my bucket's got a hole in it. Lord, my bucket's got a hole in it. I can't buy no gas. Sie hörten Einsamer Cowboy. Eine lange Nacht über den Country-Sänger Hank Williams von Michael Groth. Es sprachen Joachim Kerzel, Michael Evers, Lutz Riedel, Viktor Neumann, Norbert Schwarz, Joachim Schönfeld, Marian Funk, Viola Sauer, Bettina Kurt. Ton Bernd Friebel, Regie Rita Höhne, Redaktion Monika Künzel.